Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Ich freue mich, Holger. Thema heute: Getriebe. Tja. Tja. Es gibt Schaltgetriebe. Ich habe neulich irgendwo, war denn das? Wahrscheinlich wieder, ich habe ja YouTube Premium. Ich sehe ja keine Werbung bei YouTube, ne? Was ich übrigens echt sehr empfehlen kann. Das ist ungefähr so wie die Erfindung des Schnellkochtopfs. Aha. Also es ist halt, ne? Ist ja wieder so sehr bizarr, und der Vergleich. Seit ich das habe, gucke ich halt immer so total viel YouTube. Ich gucke gar nichts anderes, nur YouTube, weil ich sehe ja keine Werbung. Und dann habe ich mich neulich, ich weiß nicht mehr wo, verloren. Jedenfalls sagt dann, bla bla bla. Ja, und eben nicht das standardmäßige 9-Gang-Automatikgetriebe. Mhm. Das letzte Mal, dass ich ein Automatikgetriebe im Auto hatte, hatte das, glaube ich, 3 Gänge. Kann das sein? Ja. 123er war das. Nee, der hatte 4. Der hatte schon 4. Der hatte 4. Golf hatte 3. Also nee, der erste Golf, der zweite Golf, die hatten alle noch einen 3-Gang-Automatik. 9 Gänge? Naja. Das ist aber doch jedes Mal so ein Zahnrad, oder das muss doch da auch irgendwie verbaut werden, oder nicht? Naja, die sind solche Boxen, nicht? Also richtig fett. Natürlich Mercedes. Ich habe durch Zufall, saß ich gestern am Tisch mit einem, der hier in Marienfelde Automatiken baut. Ja, baut. Baut, ne? Also der ist bei Mercedes angestellt. Ach so, ich dachte, der hätte eine Automatikbaufirma. Nein, der arbeitet im Mercedes, also im Daimler-Werk hier, ja, in Marienfelde, und da werden eben unter anderem Automatiken gebaut. Mercedes hat ja im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern selber Getriebe gebaut. Immer. Also eigentlich bis jetzt noch. Und die anderen kaufen die ein? Ne, stimmt. Bei Getrag oder ZF oder Eisin oder. Mein Fiesta, der hatte auch kein Getriebe von Ford, sondern von, ich glaube, Renault oder sowas. Fiesta, welches Baujahr war das? 2005 war das damals. Diesel oder Benzin? Diesel, Turbodiesel. Ja, und der war von PSA. PSA, mhm. Siehst du? Und da war nämlich das Problem an dem Getriebe, dass eigentlich mein Auto schneller als 180 hätte fahren können, mhm, die ihn aber abgeregelt haben, mhm, weil das Getriebe das nicht ausgehalten hätte. Die Getriebe können immer nur die Momente nicht aushalten. Drehzahlen ist nicht so das Problem, sondern die Momente. Also wenn du jetzt zum Beispiel Chip-Tuning machst, hast einen Turbodiesel und sagst, okay, wir machen mal den Ladedruck ein bisschen höher, Einspritzmenge mehr, und dann steigt natürlich nicht nur die Leistung, sondern auch das Drehmoment. Und die Getriebeauslegung, also die Wellen und die Lager und die Zahnflankenhöhen und all das, wird auf ein bestimmtes Drehmoment ausgelegt, was da als an der Kurbelwelle quasi ins Getriebe eingeleitet wird. Und wenn du das deutlich erhöhst, also wenn da jetzt nicht, ich weiß, nehme jetzt mal eine Zahl, nicht 230 Newtonmeter sind, sondern plötzlich knapp 300, mhm, dann sind es fast 50% mehr. Ja, und dann sagt natürlich irgendwann das Getriebe, das kann ich jetzt hier nicht mehr länger aushalten, und gibt ein paar Zähne von sich. Wie skalieren die das? Wird da einfach größere Zahnräder oder dickere Zahnräder? Oder naja, andere Materialien werden anders vergütet, die Zahnflanken vielleicht ein bisschen anders designt, größere, breitere Lager, andere Schmiermittel. Kühlung, was auch wenn wir ein Video mitlaufen haben, bist du in der Lage, mir zu erklären, wie ein Getriebe funktioniert, ohne es mir zeigen zu müssen? Ich nehme mal als Beispiel die Kettenschaltung beim Fahrrad. Das ist immer noch das Einfachste. Ja, der Witz beim Getriebe ist ja, dass die Übersetzung, also die Endübersetzung, so verändert wird, dass der Motor immer in seinem idealen Leistungsbereich, der Verbrennungsmotor in seinem idealen Leistungsbereich unterwegs ist. Und der ist nicht groß, ne? Der ideale Leistungsbereich. Na, der ist in den letzten Jahren deutlich länger geworden. Also früher war es ja immer so, es gab 2 Kurven in Abhängigkeit von der Drehzahl. Die Leistung, die hatte an irgendeinem Punkt, also relativ weit oben, bei einem Viertakter, so bei 4800 Umdrehungen, ihr Maximum. Ja, dann lagen eben die 100 PS oder was da auch war gerade an. Du willst halt nicht die ganze Zeit mit 4800 Umdrehungen in der Gegend rumfahren. Es geht ja auch gar nicht um die Leistung, sondern es geht in erster Linie ums Drehmoment. Also, dass du die Masse eben wegkriegst. Ja. Der Elektromotor hat ja den entscheidenden Vorteil, dass der sein maximales Drehmoment schon bei Drehzahl 0 aufbringt. Ja, also der zieht sofort durch. Ja, das ist ja. Deswegen braucht er ja auch kein Getriebe. Ja, ein Elektromotor, es gibt inzwischen auch Elektroautos mit Getriebe, aber erstmal braucht er kein Getriebe. Und der Verbrenner hat das Problem, dass der Bereich des maximalen Drehmoments irgendwo so im mittleren Drehzahlbereich liegt, so bei 2500, 2800 Umdrehungen. Mhm. Und eigentlich müsste man eben immer in dem Bereich unterwegs sein. Da hat er seinen besten Wirkungsgrad und da hat er auch dann den geringsten Verbrauch natürlich. Mhm. Und aus diesem kühlen Grunde könnte man also entweder sagen, okay, fahre jetzt in meinem Gang los und verharre dann bei 2600 Umdrehungen. Mhm. Natürlich ein bisschen dröge, du kannst ja weder langsamer noch schneller fahren. Und deswegen wird eben die Übersetzung verändert. Ja. Du kannst die Übersetzung jetzt auch nicht beliebig verändern, denn irgendwann ist sie dann so schwer, dass du so, wenn man beim Fahrradbeispiel bleibt, nicht mehr getreten kriegst. Wenn du im Gang antreten willst, geht nichts. Dann kommst du nicht mehr vorwärts, ja. Oder springt dir die Kniescheibe raus. Und ähnlich geht es dem Motor dann eben auch. Der muss erstmal, weil er ja bei den niedrigen Drehzahlen fast kein Drehmoment hat, eine ganz kleine Übersetzung haben. Also sehr schnell hochgehen mit den Drehzahlen, damit er eben dann in den Bereich seines Drehmoments kommt. Also es hört sich jetzt alles ein bisschen verschwurbelt an. Grundsätzlich braucht man beim Verbrennungsmotor ein Getriebe, um immer in dem Bereich möglich idealerweise zu fahren, wo das höchste Drehmoment anliegt. Und das war bei den ersten Motoren, also die ersten Verbrennungsmotoren gab es, weiß ich nicht, Ford T oder so, Slow and Fast und Reverse. Ne? Also da gab es zwei Gänge und einen Rückwärtsgang. Ja, das ist über Hollandrad, ne? Ja, naja, sehr gut, sehr gut. Ne? Also beim Hollandrad, da ist eine Übersetzung genommen worden, die eben einen sehr weiten Bereich abdeckt. Allerdings Holland, keine Berge. Nicht? Also ja. Es geht nicht bergauf und bergab, da hast du vielleicht mal ein bisschen Gegenwind. Ja. Aber wenn so ein Hollandrad, die rolle schwere Gazelle, wenn die erstmal in Schwung gekommen ist, dann rollt die halt auch. Dann fährt der. Nicht? Also das ist so ein richtiger, so ein Langstreckenburner. Fällt mir gerade so ein, fällt dir das auch auf? Das ist, also ich fahre ja viel Fahrrad auch in der Stadt. Es gibt unglaublich viele Menschen, die nicht schalten. Ja. Die haben zwar eine Schaltung. Die haben eine Schaltung, aber die schalten nicht. Ja. Und die fahren dann in, weiß ich nicht, wo ich an der Ampel, keine Ahnung, im dritten von 8 oder 9 Gängen anfahre, fahren die halt im 7. oder 8. an, ja, und geben unglaublich Druck drauf, müssen stehen, um loszukommen. Ja. Und ich frage mich immer, warum machen die das nicht? Tja, du, gute Frage. Die haben eben die Theorie nicht verstanden. Ich frage mich auch immer, warum die ihre Sättel alle viel zu niedrig haben. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ja, wenn wir jetzt auf die Fahrradphilosophie kommen, als Beispiel dient die Kettenschaltung ganz gut. Ja. Nicht? Du musst also, wenn du jetzt an der Ampel stehst und mit deinem vollbeladenen Fahrrad eben da einigermaßen schnell über die Kreuzung kommen willst, hat man eben hinten einen verhältnismäßig großen Zahnkranz. Also die ideale 1:1 wäre vorne und hinten gleich groß. Ja. Das ist natürlich Quatsch, weil da bist du nach 2 Metern schon mit so einer hohen Trittfrequenz unterwegs, dass man dann eben, weiß ich nicht, 3:1 nimmt vielleicht. Vorne hat man dann eben einen dreifach größeren Zahnkranz als hinten, dann geht's vielleicht. Nicht? Der ist aber auch ganz schnell am Ende und dann kommt der zweite Gang, kommt der dritte Gang und so weiter. Aber jetzt habe ich hinten am Fahrrad meine Kassette, also mein Zahnradstapel. Wie baue ich den denn in das Auto ein? Weil der sitzt ja jetzt nicht auf dem Rad hinten und auch nicht auf der Achse. Nee, da verschiebst du dann einfach immer nur, da gibt's ja mehrere Getriebewellen. Also sind die Zahnräder im Auto denn dann in Nee, nicht in einer Flucht. Da gibt es eben mehrere Getriebewellen. Du hast doch erster Gang vorne, zweiter Gang in der gleichen Ebene. Ja, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich da mache, wenn ich schalte. Du könntest mir jetzt erzählen, ich rühre das Benzin um und ich würde es auch. Also mit dem Schalthebel überträgst du ja dann deinen Getriebewahlwunsch über die Schaltung direkt ins Getriebe. Ja. Ja. Also das ist entweder mit einem Gestänge oder mit einem Bauzug verbunden. Und da werden dann eben nur Wellen zugeschaltet und wieder abgeschaltet, wenn man so will. Nee, verstehe ich nicht. Also da werden nicht die Zahnräder gewechselt, wie beim Fahrrad, sondern die Zahnräder sind immer ständig im Eingriff. Nur manche laufen eben leer mit. Ja. Da werden immer nur Wellen zugekuppelt und wieder ausgekuppelt. Okay. Das heißt, ich habe dann auch den größten Verschleiß auf der Welle, auf der ich am meisten fahre. Ja, genau. Der erste Gang, also zum Beispiel, habe ich mal so zivilfahrende Autos gekauft, ja, von der Polizei, ersteigert. Ja, und da konntest du davon ausgehen, dass der erste Gang mal ordentlich geheult hat, ja, oder der zweite, also wenn die da irgendwie, oder Streifenwagen, ja, also war deutlich zu merken. Und bei den Automatiken, ja, also alter VW-Bus, ein T3 oder T3 mit Automatik, die Streifen-VW-Busse hatten ja immer Automatik, die waren durch. Ja. Also die fuhren eben dann immer in einer bestimmten Drehzahl, also mit 45, also ihre Streifenfahrten. Also aus meinem Motor kommt irgendwo so eine Welle raus. Genau, das ist die Kurbelwelle. Kurbelwelle. Die Kurbelwelle und in der Kurbelwelle steckt quasi die Getriebehauptwelle. Getriebehauptwelle, okay. Das ist die Welle, die quasi die Drehzahl und das Drehmoment und die Leistung vom Motor geliefert kriegt. Ja. So, da kommt erst, die kommt ins Getriebe rein. Und wenn du im Leerlauf bist, also wenn keine Schaltwelle eingekuppelt ist, dann dreht sich der ganze Kram nur leer mit. Das Getriebe dreht sich dann gar nicht mit, oder? Doch. Nee, das dreht sich schon innen drin, drehen sich Wellen, nur die Getriebeausgangswelle, das ist dann die andere Seite, ja, die ja mit irgendeiner der Schaltwellen verbunden sein muss, die dreht sich dann nicht, so, wenn der Leerlauf drin ist. Ja. Und in dem Augenblick, wo man eine der Wellen zukuppelt, gibt es eine Verbindung zur Ausgangswelle und die dreht sich dann mehr oder weniger schnell. Im ersten Gang nicht so schnell, im zweiten schon etwas schneller und so fort. Wie sieht das denn dann aber in diesem Getriebekasten aus? Also da kommt dann die Kurbelwelle kommt da rein, also Getriebeeingangswelle, kommt da rein und was macht die da drin? Die dreht ein Zahnrad. Die dreht ein Zahnrad, genau. Und auf dieses Zahnrad setze ich dann immer noch andere Zahnräder drauf. Da sind auch mehrere Zahnräder. Alle Zahnräder sind damit verbunden, die sind eben nur nicht eingekuppelt. Ja, du musst ja, wenn du schaltest, schiebst du quasi so eine Passfeder damit rein. Ja. Würde natürlich ordentlich krachen, wenn du das also bei voller Leistung machst. Mhm. Wenn du überhaupt das eingekuppelt bekämst, deswegen gibt es ja eine Kupplung. Die trennt also quasi die Leistung erstmal ab vom Getriebe. Dadurch ist das Getriebe abgekuppelt. Dann wird die jeweils gewünschte Welle geschaltet, daher Schaltung. Und dann kuppelt man wieder ein. Mir fällt gerade auf, das lernt man in der Fahrschule, was du mir gerade erzählst. Und ich war da ja nie. Aha, du bist Naturtalent. Nee, hatten wir das nicht in der Sendung mal erzählt schon, wie ich meinen Führerschein bekommen habe? Wie auf dem Rummel geschossen, oder? Nee, das war, also ich erinnere mich gerade daran, weil in der Fahrschule, da gab es ja immer diese kleinen Modelle, wo du dann so hin und her und sowas. Und genau. es gab da nämlich auch ein Getriebemodell. Und das habe ich aber nie irgendwie mitbekommen, weil, also wir waren, haben wir das nicht in der Sendung über Stoßdämpfer, habe ich das nicht, oder habe ich das hinterher? Ich erzähle das jetzt einfach. Es gab damals bei mir eine legendäre Fahrschule, tief im Westen, zwischen Köln und Aachen. Der hatte irgendwie 3 Filialen oder sowas und das war so ein richtiger Coacher noch so. Und der hat immer gesagt, wenn er hingegangen ist und gesagt, für einen Führerschein machen, wie viele Fahrstunden muss man denn da so? Dann hat er immer gesagt, das kann ich dir nicht sagen, bei mir macht ihr so viel Fahrstunden, bis ihr Auto fahren könnt. Und dann geht ihr zur Prüfung. Da ist mir egal, ob du 2 brauchst oder 200. Und das hat er auch wahr gemacht. Ich kenne Leute, die haben bei dem 80 Fahrstunden gemacht, bevor die einen Führerschein machen durften. Ich hatte 8. Hm. Ich hatte genau 4 Doppelstunden Auto und eine Doppelstunde Motorrad. Ich habe ein Auto- und einen Motorradführerschein für insgesamt, glaube ich, damals 800 Mark gekriegt. Boah. Ja, billig. Genau. So, ja. Das war das eine. So, und das war das eine, wo der cool war. Und das andere, wo der cool war, also ich saß dann auch mit so einem Andreas Kessler-Typen, der war halt auch erst 17, aber hat auch schon sein halbes Leben an allem Möglichen geschraubt. Im Theorieunterricht immer brav. Hingegangen, eingetragen, hingesetzt, zugehört. Und dann stellte der Lehrer ja auch immer Fragen, wie ist dies, wie ist das. Mein Vater ist ja aus der Automobilindustrie. Das heißt, ich habe da auch mal so eine Affinität gehabt. Auch wenn der jetzt nicht Autos gebaut, also der hat Vorserienbau, Einkauf. Also jetzt, ne? Ich wusste aber im Prinzip, womit ich es zu tun habe. Und der zweite oder was weiß ich, zweite, dritte von dieser Theorieunterrichtsstunden, da ging es nämlich um Stoßdämpfer. Also wozu sind denn Stoßdämpfer? Und wir beide wieder so, hier Eigenschwingung, Federbla. Und dann sagte der zu uns so, passt mal auf, Jungs, bleibt hinterher mal da. Sind alle anderen gegangen. Dann hat er zu uns gesagt, passt mal auf, Jungs, ihr kommt jetzt bitte nicht mehr zum Theorieunterricht. Ihr wisst das sowieso alles schon. Ihr schüchtert die anderen zu sehr ein. Also ich trage euch hier immer schön ein. Ihr wart dann da, aber geht mal weg. So, und danach bin ich dann nicht mehr in die Fahrschule gegangen. Ja. Was dann im Übrigen zur Folge hatte, dass ich in der Theorie das erste Mal durchgefallen bin, in der theoretischen Prüfung. Du wusstest eben doch noch nicht alles. Ne? Aber das ging mir auch so bei meinen ersten Fahrschulbesuchen, da war ich noch 16, auf Sylt, in der Ferienfahrschule. Da habe ich die anderen ja immer drum beneidet. Ja, ne? Ich lernte damals Motorradfahren und da ging es dann auch so. Da sagte dann Herr Knauer, das war die Fahrschule Knauer, also jetzt mal ein anderer. Ne? Genau, jetzt mal ein anderer. Ich wusste da eben auch verhältnismäßig viel. Na gut. Also haben sie den Laden dann relativ zügig zugemacht dann auch nach ein paar Jahren. Na nu. Ja, weil der halt Leute zur Prüfung gelassen hat, die noch nicht die ganzen Pflichtdinger dabei hatten. So. Ach so, okay. Das sind immer so bewusst. Unabhängig davon, was sie konnten. Ne? Genau. Naja. Hauptsache eine Überlandfahrt, eine Nachtfahrt, eine Schieß-mich-tot-Fahrt. Naja. Okay, aber die Schalterei. Ja, die Schalterei. Darum, weil ich habe nicht mal vor meinem geistigen Auge ein Bild davon, wie so ein Getriebe aufgebaut ist. Also das, ich sehe das. Ja, nun haben wir hier leider Gottes eben keinen Bildkanal, sonst könnte man das wunderbar einblenden. Mhm. Naja, und die Schalterei ist ja, weil wir gerade bei Fahrschule waren, immer auch so eine wackelige Sache. Nicht? Ja. Also kannst du dich noch daran erinnern, dass du Angst hattest, in der Kurve zu schalten? Schalten und Lenken gleichzeitig. Das hatte sowas von Geheimwissenschaft. Ja, ja, genau. Das ist, man muss ja die Hände am Lenkrad lassen. Wie soll man da auch schalten? Ne? Nee, auch so dieses, dieser, also wenn du dann, auch heute kann ich das, aber wenn du in einer Kurve, du fährst in einer Kurve. Ja, in einer Kurve, Holger, wird nicht geschaltet. Ja, aber ich kann das. Also, ja, aber man könnte in der das Kurve, tun, in der Kurve auskuppeln, ist ein ziemlich unangenehmes Gefühl. Naja, du hast einen Lastwechsel, um Gottes Willen, ja. Ja, wenn du da ein bisschen ambitionierter unterwegs bist. Du musst. Bin ich ja nicht, bin ja langweilig. Du musst vor, bevor du in die Kurve reinfährst, den Gang drin haben. Mit dem du aus der Kurve raus willst. Rausbeschleunigen willst, genau. So ist es. Also man benutzt den dann quasi auch ein bisschen zum Bremsen, ne? Schaltest schon mal runter, wirst du ein bisschen langsamer. Ja, und wenn du den Kurvenschaltepunkt hinter dir hast, rauf auf den Stempel. Das macht mich ja sehr, ich bin gelegentlich ein schlechter Beifahrer, insbesondere was solche Dinge angeht. Mhm. Wo ich dann auch, dann sitze ich da so und denke, du kannst jetzt auch mal in den dritten. Mhm. Fahr doch nicht im vierten in die Kurve, du Blödmann. Ja. Was machst du denn da? Und dann ist die Kurve zu Ende und dann geben sie Gas, dann macht der Wagen... Und kommt nicht. Und am besten dann bei einer Autobahn auffahren. Siehst du, und das brauchst du beim Elektroauto eben nicht. Und da hast du dieses Problem genau nicht. Das stimmt. Da katapultierst du dich einfach. Genau, ziehst du einfach raus. Und um da zu bleiben, ganz zu Anfang gab es eben nur ein oder zwei Gänge bei den ersten Autos, bei den Ami-Autos. Und die hatten ja damals schon verhältnismäßig großvolumige Motoren. Verhältnismäßig ist gut. Ja, die waren 4,8 Liter Vierzylinder. Ja, also richtig fette Dinger. Und wie wir ja alle wissen als alte Fahrensleute, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Hubraum statt Spoiler. Außer durch mehr Hubraum. Richtig. Ja, so. Ja. Und als es dann losging mit automatischen Getrieben, ja, jetzt gehen wir mal langsam weg von der Handschaltung oder willst du da noch hängen bleiben? Nee, aber ich wüsste gerne, was ist der Unterschied eigentlich? Also was ist technisch der Unterschied zwischen dem Automatik und dem zu Anfang waren die Automatiken, also Wandlerautomaten, die hatten A keine Kupplung. Mhm. Ja, oder da kann man auch nicht sagen, nicht immer eine Kupplung. Die ersten amerikanischen Automaten hatten noch eine hydraulisch betätigte Kupplung, die dann über einen Fliehkraftregler schloss und so. Später kam dann Drehmomentwandler. Das sind eigentlich nur zwei große Quirle, die in einem Ölbad laufen. Und der eine Quirl wird von der Kurbelwelle getrieben und nimmt dann den anderen Quirl mit. Okay, und wenn der schnell genug wird, passiert irgendwas im Getriebe. Na, dann dreht er das Getriebe mit. Ja. Und dann fährt er eben. Und das Getriebe selber ist aber ein Planetengetriebe. Ja, also wo so Räder umeinander rum sich drehen. Mhm. Da gibt es auch mehrere Getriebesätze dann. Also je nachdem, wie viele Gänge man hat. Also bei deiner Neugangautomatik von vorhin, da ist da also ordentlich was drin an Zahnrädern. Und bei einer Dreigangautomatik sind es eben nur zwei. Ich muss mir das echt mal drauf schauen. Einmal YouTube leer gucken, Getriebe. Mhm. Ich habe tatsächlich technisch überhaupt keine. Also das Einzige, was ich verstehe, Kegelriemenautomatik, DAF. Das kapiere ich. Ne? So zwei Kegel, ein Gummiriemen. Naja, das ist die, wie heißt das? Variomatik halt. Das heißt, warte mal, CVT-Getriebe, Continuous Variable Transmission. Mhm. Van Dorn, also Van Dorn war ja damals DAF, die haben das entwickelt. Kommt eigentlich aus dem Werkzeugmaschinenbau. Ah, okay. Ein stufenloses Automatikgetriebe. Ja. Nicht? Also eben wurde ja verlacht damals, der DAF. Der vorwärts genauso schnell wie rückwärts fährt. Genau, nicht? Also für Leute, die es nun überhaupt gar nicht drauf haben. Mit dem aber fand ich immer irgendwie eine attraktive Option. So zumal so ein Hebel, der nur vorwärts, rückwärts. Ja, genau. Ja, schön einfach. Nicht? Ja. Ich meine, so ist es beim Elektroauto jetzt ja auch. Ja, stimmt. Letzten Endes. Und der Fiesta, also der MK2, ich weiß nicht, ob der MK1 auch schon hatte, der hatte jedenfalls auch ein Van Dorn-Getriebe drin. Ah, ja. War auch ein CVT-Getriebe. Und das war immer so ein bisschen, funktionierte eigentlich ganz gut, also für einen Kleinwagen. Ja. Nur du hast immer diesen komischen Effekt gehabt, bist aufs Gas gestiegen, die Drehzahl ging hoch, verharrte dann im Bereich des günstigsten Drehmoments und am Ende verendete nur das Getriebe stufenlos seine Übersetzung. Das heißt, du hast die ganze Zeit so einen akustischen Eindruck gehabt, wie heute auf so einem 50er Roller, wo du die ganze Zeit auf Vollgas, auf Anschlag bist. Ja, genau. Du hast also immer nee. Und du wundertest dich, dass die Kiste trotzdem schneller wurde. Ja. Also war schon ein bisschen merkwürdig. CVT-Getriebe. Die gab es dann später auch als Multitronic von Audi. Die hatten auch, also die ein ähnliches System, allerdings eben nicht mit einer Riemenautomatik, sondern mit der sogenannten, mit der Schubgliederkette. Ja, also da ganz aufwendige Geschichte. Das klingt alles so, dass es eigentlich an ein Wunder grenzt, dass dieses Bauteil nicht ständig kaputt ist, oder? War es aber. Okay. Ja. Also ich meinte jetzt so das Getriebe insgesamt, weil Getriebeprobleme habe ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Getriebeprobleme hatte. Außer an meinem 124er, aber da war es Getriebe schon. Also der hatte schon. Automatik. Nee, das war ein Schalter. Und der hat gehakelt beim ersten Gang einlegen. Also da, ja, aber das ist ja kein Getriebeproblem, das ist ein Schaltungsproblem. Ah, okay. Ja, die Schaltung ist ja quasi die Übertragung zwischen Schalthebel und Getriebe. Ja. Und wenn du beim Mercedes dieses Problem hast, da sind wahrscheinlich nur die kleinen Buchsen an den Schalthebelchen am Getriebe ausgeschlagen. Ah, okay. Kosten, weiß ich nicht, 1,50. Ist egal, er ist jetzt weg. Ja, ja. Schade drum, ja. Na gut. Warte mal, wo waren wir jetzt? Automatik. Wir wollten gerade mit Automatik anfangen. Da habe ich gefragt, was das eigentlich macht. Genau. Und also das ist jetzt natürlich nur sehr angerissen. Das ist einfach zu komplex, um es da hier in so einem relativ kurzen Podcast zu beschreiben. Jedenfalls fingen die Amerikaner dann irgendwann an, wahrscheinlich gab es da auch Leute, die es mit dem Schalten nicht so drauf hatten, Automatikgetriebe einzubauen. Nicht? Und das war zu einer Zeit, als die hatten dann schon V8, teilweise auch V16 Motoren, also riesige Aggregate, die Drehmoment ohne Ende hatten. Und da war es dann eben okay, da haben sie eine Duo-Glide gehabt, auch wieder zwei Gänge Automatik, nicht slow and fast. Und dem Motor war es eigentlich völlig egal, was er da durchreißen muss. 300 Umdrehungen mehr oder weniger macht. War immer massenhaft Drehmoment da. So, und deswegen war eben lange, lange, lange Zeit das Thema Automatik immer verbunden mit Ami-Schleudern. Ja. Ja, das ist in Europa, also auch ich habe mein Leben lang nicht die Menschen verstanden, die sagen, ja, ist also Automatik, man will doch Auto fahren, das ist doch kein Autofahren mehr. Ich habe immer gesagt, ich will doch schalten, was soll das? Ja. Das fand ich immer, Schrauber hat das mal so ausgedrückt, Automatik-Auto kriegst du in Italien nicht verkauft, weil die Italiener, die sind so rührig, die müssen immer in irgendwas rumrühren, wenn sie Auto fahren. Ja, das war was anderes, weil die Italiener haben ja lange Zeit kleine Autos gefahren, weil die eben ja keinen Platz hatten. Also die hätten jetzt nicht mit einem Cinquecento kriegst du mit einem Bel Air, wäre die da durch die Altstadt von Turin nicht so ohne weiteres durchgekommen. Jedenfalls hatten die natürlich die kleinen Autos auch kleine Motoren. Ja. Ja, und kleine Motoren haben kleine Drehmomente. Und da bist du natürlich dann mit einem Automatikgetriebe, was schon mal die Hälfte der Leistung überhaupt erstmal frisst da in seinem Drehmomentwandler, da hast du keinen Spaß. Nicht? Und deswegen wurden dann eben so eine Geschichten wie diese Van Dornen Stufenlosautomatik eben entwickelt, um auch einem kleinen Auto den Komfort einer schaltungslosen Übersetzungsänderung zu geben. Was ist dann passiert, dass auf einmal die Automatik so eine Renaissance irgendwie oder überhaupt so ein, weil ich sehe sehr viele Automatikautos. Na jetzt, also so in den letzten 10 Jahren, das ist geschuldet auch der Abgasgesetzgebung. Ja, die Autos werden ja auf einem Rollenprüfstand gefahren nach einem bestimmten Zyklus, wo eben genau festgelegt wird, wann welcher Gang drin ist, wann welche Übersetzung, damit eben immer der Bereich des besten Drehmoments und damit auch der geringsten Abgasemission erreicht wird. Und aber sollte man dann nicht Schaltgetriebe verbieten? Also Eigentlich folgerichtig, die dann nicht mehr zulässt, nicht? Aber ich glaube, da hatte nun keiner Lust drauf. Jedenfalls haben, wenn du dir jetzt irgendein Auto ansiehst, gibt es immer zwei Abgaswerte, einmal mit einem automatisierten oder mit einem Automatikgetriebe und einem Schaltgetriebe. Die haben unterschiedliche Abgas, also Schadstoffeinstufungen. Ich habe damals diesen Fiesta, den habe ich mir neu gekauft gehabt. Da gab es so eine Sonderrabattaktion für ehemalige Werksangehörige, Gesamtfahrer bei Ford war. Und ich wollte eigentlich, ich habe ja gesagt, schalten fand ich immer blöd. Und ich wollte eigentlich eine Automatik haben. Und der hatte eine schlechtere Abgaseinstufung als das Schaltgetriebe. Und ich habe extra für die Umwelt, habe ich auf den Automaten verzichtet. Genau, na gut, so war es eben bei den Wandlerautomaten, ja, also die eben nicht wie die späteren Automatikgenerationen, da gab es ja automatisierte Schaltgetriebe oder eben die Direktschaltgetriebe, wo zwei Getriebe in einem Gehäuse sind. Wobei stimmt, was ich gerade erzählt habe, ist genau andersrum, da war die Automatik schlechter. Naja, das kann ja auch sein. Nicht? Und in dem Augenblick, du hast eben, wenn du eine Wandlerautomatik hast, das war ja lange, lange Zeit, Automatik kommt gar nicht in Frage, der verbraucht ja mehr. Stimmt, der hat ja auch immer mehr verbraucht. Und zwar eben durch den Wandlerschlupf. Ja. Nicht? Der Wandler ist, eine Kupplung ist eben, entweder ist die ist eingekuppelt oder ausgekuppelt, beinahe digital. Ja, und ein Wandler, der quirlt da eben in seinem Drehmoment-Wandlergehäuse und da geht eine Menge in Wärme und Schlupf verloren, was andernorts eben als Vortrieb benutzt werden kann und dadurch ist der Verbrauch höher und die Abgaswerte natürlich. Und das haben sie in den Griff gekriegt vor 10 Jahren. Dann gab es Wandlerüberbrückungen. Nicht? Also da wird dann eben ab einer bestimmten Drehzahl oder in einem bestimmten Gang wird dann eben wirklich ein starrer Durchtrieb gemacht, wenn eben diese Wandlerfunktion nicht erforderlich ist. Die ist ja eigentlich nur zum Anfahren nötig. Ja. Wenn der eben im Betrieb ist, der Wagen, also in Fahrt ist, dann werden die Gänge eben gewechselt, ohne dass da der Kraftfluss unterbrochen werden muss. Da wurde es dann elektronisch gemacht. Immer wenn eine bestimmte Drehzahl erreicht wurde und ein Gangwechsel erforderlich war, haben sie kurz elektronisch die Zündung zurückgenommen und die Einspritzung unterbrochen, dass eben keine Leistung anlag. Mini kurz, Klick und dann kam ein neuer Gang. Merkte man gar nicht. Merkte einfach. Man also nicht so Turbolochartig. So. Nein. Okay. Nein. Also da ist eine Menge passiert und eben auch um Verbrauchs- und Schadstoffminderung zu erzielen, gab es dann immer mehr Gänge. Nicht? Also erst waren es eben 5-Gang-Automatik, 7-Gang-Automatik, 9-Gang-Automatik. 9-Gang ist im Moment, glaube ich, das, was bei den großen Motoren Standard ist. Immer noch mit Wandler, aber wirklich Hightech. Ausführungen mal besser und mal schlechter realisiert. Ich hatte eben schon mal Verschleiß gesagt. Wie lange hält sowas? Das erscheint mir so, also 4-Gang-Automatik verstehe ich noch, aber 9-Gang, das erscheint mir so dicht gepackt. Und ja, aber die Anzahl der Gänge hat mit der Haltbarkeit erstmal nichts zu tun. Okay. Ja, das hängt davon ab, wie die ausgelegt sind, die Getriebe. Und eben auch, was man damit macht. Ja, also wenn du jetzt beispielsweise hast du irgend so einen Van, dachte ich. Naja, du hast einen Ami-Van mit Anhängerkupplung und ziehst damit immer tonnenschwere Anhänger den Berg hoch. Ja, und willst dann auch noch mit Kickdown irgendeinen überholen oder ja. So. Dann wird die Geschichte irgendwann warm und unter Umständen auch zu warm und damit verbrennt dir die Bremsbänder oder also bei einer Wandlerautomatik. Da müsste man dann eben einen Automatikölkühler einbauen. Ölkühler, ja. Immer gut. Ölkühler ist immer gut. Ne? Und du musst natürlich auch das ATF, also dieses Automatic Transmission Fluid, dieses rote Öl, was da in der Automatik drin ist, gibt es inzwischen auch in verschiedenen Ausführungen, ab und zu mal wechseln. Ja, und bei den aktuellen Autos, habe gerade gestern wieder eine Geschichte gelesen, da ist bei Mercedes-Automatiken war eine ganze Weile eine sogenannte Lifetime-Füllung drin, was auch stimmte. Denn, die Lifetime war sehr kurz. Genau. Also es hielt immer bis zum Getriebeschaden. Ja, also. Gibt's da Zahlen drüber? Weiß man, wie lange sowas hält? Ob das überhaupt eine gute Idee ist, sich sowas zu machen? Die Fachleute sagen, man sollte dann also irgendwo immer so zwischen 80 und 100.000 Mal wechseln und spülen. Nee, ich meine das ganze Getriebe. Also, na, es gibt Getriebe. Also hier meinen, ich fahre einen Volvo mit Automatik. Der hat jetzt 385.000 runter und immer noch die erste Automatik. Und okay. Ist also immer noch, ich kann mich nicht beklagen. Fährt normal, reagiert spontan. Mir fällt gerade ein, als ich meinen Bus gekauft habe, den habe ich ja auch als mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Hm. Und da hattest du nämlich noch gesagt, sei froh, wenn dir da die Automatik drin kaputt geht, dann kannst du den Kleinwagen von kaufen. Ja, ist so. Ist tatsächlich so, nicht? Und die Direktschaltgetriebe, die DSG-Getriebe aus dem VW-Konzern, da gibt's ja diese berühmte 100.000 Kilometer-Grenze, dann steigen die eben aus. Und irgendwann fangen die an zu rucken beim Schalten und tja. Woran auch immer, das liegt, VW ist sicher dann nicht zu fein zu sagen, ja, das stand der Technik, also länger halten die eben nicht. Ja. It's a feature. Ja. Ja. Bei uns kommen sie damit vielleicht noch durch, in China nicht. Ne? Also da gab's dann auch so eine Problematik und da hat dann China gesagt, so, VW, mach. Die haben da also Millionen von Autos zurückgerufen. Schweineteure Geschichte. Ja. Ja, also DSG, auch eine feine Geschichte. DSG heißt Direktschaltgetriebe, heißt entweder DSG oder je nachdem, wer es gerade baut. Wir haben verschiedene Namen dafür. Sind aber immer zwei Getriebe in einem Gehäuse. Mhm. Ja, und wenn du da fährst, dann ist der erste Gang drin. Und während du noch im ersten Gang fährst, ist der zweite Gang schon eingelegt nebenan. Und dann wird er elektronisch gewechselt, also quasi die Welle gewechselt. Ja. Und dann wird da, wo eben noch der erste war, der dritte eingelegt und so fort. Ne? Ah, okay. Und dadurch kriegst du dann dieses weiche Schalten. Genau. Ja, dass das halt nicht immer so einen leichten Schaltdruck hat. Genau. Du, ne? Und also bei kleineren Motoren ist das eben das Ziel, dass man da eben schön souverän fährt. Also dass man gar nichts merkt, quasi wie am Gummiband gezogen. Ist eine feine Sache, funktioniert auch sehr gut. Es darf nur eben nicht kaputt gehen. Ich persönlich würde mir, weil ich ja Gebrauchtwagenkäufer bin, niemals ein DSG-Getriebe kaufen in einem gebrauchten Fahrzeug. Ja. Weiß nicht, was da vorher war. Würdest du dir in einem gebrauchten Fahrzeug aber grundsätzlich schon ein Automatikgetriebe kaufen? Ja, kommt drauf an. Ich hatte mal einen Audi A4 3 Liter TDI. Super Motor, also ein Motor, der war wirklich also dazu geeignet, damit alt zu werden. Aber der hatte eben diese blöde Multitronik und eine Start-Stopp-Automatik. Ach, also es war eine Pest, ja, wenn man vergessen hat, diese Start-Stopp-Automatik auszuschalten an der Ampel, es wurde grün oder gelb, man hat aufs Gas getreten, dann musste also erstmal der Motor wieder anspringen. Dann musste der automatisch den Gang einlegen. Nee, dann musste der Motor erstmal wieder Öldruck aufbauen, beziehungsweise die Automatik bis, also zum wahnsinnig werden. Und das erste Mal hat man gedacht, was ist denn hier, hat er aufs Gas getreten und dann jaulte der Motor auf und in dem Moment knallte dann der Gang rein, ja. Ne? Und man... Wirklich mit dem Knall sprang man über die Kreuzung. Furchtbar. Also ganz entsetzlich. Diese Kombi, was die sich dabei gedacht haben. Wenn du jetzt ein gebrauchtes Auto kaufst, also jetzt, worauf achtest du, wenn das ein Automat ist? Oder wenn ich ein gebrauchtes Auto, und das also ist vielleicht ist es schon 10 oder 12 oder 15 Jahre alt. Ja. Worauf achtest du? Ja, dann würde ich immer einen Wandlerautomat nehmen, was nicht so einfach ist. Ja, es gibt ja auch noch die sogenannten automatisierten Schaltgetriebe. Das sind eben ganz normale Getriebe. Mit einer Kupplung und mit N Gängen, also 4, 5, ja. 6 Gängen, die dann aber von der sogenannten Mechatronik geschaltet werden. Ja. So Saxomat oder was? Ja, das ist noch was anderes. Saxomat da musste man ja von Hand schalten, ja. Oder Hykomat beim Trabi. Ja, Hykomat, also kannst du im Trabi auch? Ja, ja. Ach, cool. Genau. Ich weiß noch, Saxomat war im Grunde ein Schalter im Schaltknauf. Und sobald du das Ding angepackt hast, hat die Kupplung getrennt. Genau. Und das habe ich kennengelernt. Da saß ich im Käfer von einem Kumpel und fahre so und habe die Hand, wie ich es gewohnt bin, auf dem Schaltknauf und denke irgendwann, was zum Teufel ist hier los? Die Karre wurde immer langsamer und der Motor macht... war ein Leerlauf. Naja, gut, aber gab es bei Porsche auch die Sportomatik. Also, klasse. Naja, warte mal, wie kommen wir drauf? Genau, automatisierte Schaltgetriebe. Der Klassiker war damals ja Smart. Das war einer der ersten Autos. Oh, grauenhaft. Ja, genau. Grauenhaft und da ist es eben auch so, da wird ganz normal werden die Gänge gewechselt. Du kannst die auch wechseln, aber eben nur indirekt. Ja? Shift by wire, wenn man so will. Ja, du gibst quasi der Mechatronik vor, was du jetzt für einen Gang mal haben willst und die wechselt dann eben die Gänge. Und man konnte der war furchtbar zu fahren, weil der halt beim Schalten auch geruckt hat und ewig gebraucht hat fürs Schalten. Aber irgendwann hatte man raus, wie man das mit dem Gaspedal steuern kann. Man gewöhnte sich dran. Ja, aber da, schlimm trotzdem. Da kommt natürlich hinzu, kleines Volumen, also kleiner Motor, der hat ja eben auch ein geringes Drehmoment. Viele Gänge, 6 Gänge, damals im Ursmart, der war also ständig am Hin- und Herschalten, wenn man da irgendwie ein bisschen ambitionierter unterwegs sein wollte. Wenn der Smart ein normales Getriebe gehabt hätte, also er hat ja ein normales Getriebe, aber eine Schaltung, also eine manuelle Schaltung und eine Fußkupplung, dann wäre aus dem Auto was ganz anderes geworden. Ganz sicher. Bin ich total von überzeugt. Ach, meinst du, der ist tatsächlich nicht so gut angenommen worden, weil er du machst eine Probefahrt und denkst, was ist das denn? Ist ja kaputt. Genau. Ja, irgendwie war das. Ich hatte das gemerkt, als dann hier, wie hießen die hier? Car2Go, als die auf den Markt gekommen sind, da bin ich halt die ganze Zeit mit dem Smart gefahren und hab immer gesagt, so, das ist eigentlich ein total klasse Auto. Aber der Motor, also dann das Getriebe, das geht gar nicht. Und das funktionierte eigentlich auch ganz gut. Ja. Und es gab dann auch bei Tunern, da wurde die Software für die Schaltung ein bisschen angepasst. Ja. Also kürzere Schaltzeiten und ein bisschen abruptere Kupplungseingriffe und so. Das funktionierte ganz gut. Dann irgendwie, aber es war immer eine Krücke. Und es gibt heute auch ganz viele Autos, also insbesondere kleinere Autos, wo eben auch die Automatik als automatisiertes Schaltgetriebe ausgeführt ist, tut's und funktioniert auch und ist natürlich im Laufe der Zeit auch perfektioniert worden. Aber es ist immer eine Fehlerquelle. Du hast immer entweder die Elektronik macht nicht oder weiß ich nicht, im Getriebe setzt sich Abrieb an die Sensoren und die fangen an zu spinnen und geben falsche Signale aus. Und keiner will oder kann es reparieren. Und selbst wenn alles gut läuft, irgendwann ist die Kupplung mal fällig. Ja, stimmt, ist ja trotzdem eine Kupplung. Eine Kupplung drin. Ist trotzdem noch drin. Ja. Nicht? Und dann wie gesagt, wenn ich mir so ein Butter- und Brot-Gebrauchtwagen kaufen würde, ich würde wahrscheinlich immer eine normale Schaltung nehmen. Mhm. Also einfacher zu handeln. Und selbst wenn da mal was ist, dann kommt eben eine neue Kupplung rein. Ohne den elektronischen Brimborium-Kram, der da drumherum ist. Einen habe ich noch auf dem Zettel stehen: Elektroauto mit Getriebe, also mit Schaltung. Habe ich vorhin kurz gesagt. Warum macht man sowas? Angefangen hat man damit bei der Formula E. Rennauto, genau. Aber eben auch vor dem Hintergrund, Schaeffler, glaube ich, war da zugange. Die haben da entwickelt. Das ergibt für mich gerade überhaupt keinen Sinn. Man kann schon. Nicht? Die Elektromaschine hat ja eben das ewig anliegende, relativ hohe Drehmoment. Ja. Und man kann natürlich das dann auch umsetzen in Geschwindigkeit. Also du kannst eine Elektromaschine ja beliebig hochdrehen, beinahe beliebig hochdrehen lassen. Ja, da ist nichts. Irgendwann musst du so ordentlich kühlen, aber. Naja, vor allem musst du irgendwie Lager haben, die dann eben da nicht aus der Lagerung springen irgendwann. Man kann die Geschichte aber natürlich auch ein bisschen hochsetzen, also über eine Übersetzung dann eben halbieren, die Drehzahl. Ja. Was sie an anderer Stelle wieder ein bisschen beherrschbarer macht. Das Drehmoment liegt ja an, also das könnte man tun. Aber habe ich das auch im Feldwald- und Wiesenauto, also im normalen Straßenfahrzeug? Nicht mehr. Es gab mal Versuche. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, ob es bei den zahllosen Elektroautos, die ja auch in China gebaut werden, ob da nicht irgendwann wieder eins drin ist mit einem Getriebe. Also da reden wir dann von einem Gang. Ja, dann gibt es eben quasi so einen Schnellgang. Ja. So ein Overdrive. Ja, genau. So ein Overdrive. Ja. Nicht? Und der ist vielleicht sogar so, wird tatsächlich über einen Knopf eingerückt oder. Also jedenfalls war es bei den Formula E-Autos, gab es mal eine Weile lang den Versuch, da noch einen Gang reinzunehmen, nicht? Um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Okay. Wobei die ja reglementmäßig sowieso. Ich dachte, du würdest jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Skoda Enyaq mit Zweiganggetriebe kaufen können Wahnsinn. Overdrive, das ist ja auch noch eine Frage, ein Getriebethema. Ne? Was war das eigentlich? Das war so eine Sparschaltung irgendwie? Nein, eine Sparschaltung ist einmal, da ist dann eben wahrscheinlich nachträglich an ein bestehendes Getriebe noch so ein Overdrive angeflanscht worden. Also wenn man jetzt. Das war ja so ein Schiebeschalter auf dem Schaltknüppel. Naja, das ist der wurde elektrisch, das war also auch mit einem kleinen Servo wurde da eben nochmal eine zusätzliche Übersetzung reingeschoben. Damit konnte man dann die beiden oberen Gänge entweder für den City-Bereich oder für den Überlandfahrbereich benutzen. Gab es, glaube ich, der erste Mitsubishi Colt, der hatte sowas. Ich weiß, VW hatte das, glaube ich, auch mal, oder? Ich meine mich zu erinnern, sowas auch mal in einem VW gesehen zu haben. 4 plus E oder sowas. Ne? Oder so. Aber das war ein normales Getriebe. Was war das eigentlich? Ich kann mich auch noch daran erinnern. Die Engländer hatten sowas immer, den Overdrive. Ja, aber die haben ja sowieso komische Autos gebaut. Wir können uns auch mal über englische Autos unterhalten und insbesondere britisches Karosseriedesign in Alltagsautos der 70er Jahre. Aus dem Allegro. Ganz faul. Super Sportwagen gebaut. Jensen Interceptor finde ich immer noch eine der geilsten Karren überhaupt. Aber diese Alltagsfahrzeuge, das ging ja. Nein. Kennst du die eine Folge von Top Gear, wo Clarkson und Co. mal die Qualität von englischen Autos beurteilt haben, indem sie die bis oben hin voll mit Wasser gemacht haben, sich mit Taucherauto reingesetzt haben, ja, und wer am weitesten kam, bevor das Armaturenbrett wieder sichtbar war. Also das lief natürlich aus allen Knöpfen raus. Oh, schlimm. Englische Autos. Wobei man tut den Engländern, muss ganz kurz nochmal dabei bleiben, man tut ihnen Unrecht. Ja, also die waren das technisch mag ingeniös das sein, gebaut. Aber ich bin ja, ist ja immer so, die Spannung zwischen uns ist ja, du gehst technisch ran und ich optisch. Und ich finde weltweit ist mir kein unangenehmeres Karosseriedesign als in englischen Alltagsfahrzeugen bekannt. Das war eben so ähnlich wie, die viktorianischen Häuser. Ja? Ja. So ähnlich mit Bommelchen und Troddelchen. Ja, genau. Und, ja, also gut. So, Schulfreund von mir, sehr wohlhabende Familie, der kriegte dann zum 18. Geburtstag, bekam der einen VW Golf. Ja. Das war damals ein Golf 2. Ich glaube sogar 90 PS, also einen ziemlich großen Motor drin gehabt. Oder wahrscheinlich sogar der größte Motor vor dem GTI. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das war der 1,8er mit 90 PS. Den haben wir dann im Autohaus abgeholt, da bin ich mit. Und so Einführung, tralala. Und dann sagte der Verkäufer, die Höchstgeschwindigkeit wird im vierten Gang erreicht. Also hat ein Fünfganggetriebe gehabt. Sagt, die Höchstgeschwindigkeit wird im vierten Gang erreicht. Ja. Warum eigentlich? Sag ich, endlich kann ich das mal fragen, nach all den Jahren. Naja, weil der fünfte Gang, das war damals wahrscheinlich auch so ein 4 plus E, der war dann 1:0,85 oder so, also übersetzt. Überübersetzt sozusagen, also unter. Also 1:1 bedeutet ja, dass der Motor genauso schnell ist wie die Antriebswelle. Ja. Ne? Also die Räder drehen dann genauso schnell wie die Kurbelwelle. Ja. Und wenn der 0,8 hat, dann drehen die Räder sogar schneller als die Kurbelwelle. Ja, aber das. Das wiederum erfordert natürlich Drehmoment. Also so wie der im siebten Gang an der Ampel anfährt. Ja. Ja, und das schaffte der Motor einfach nicht. Wenn man jetzt meinetwegen einen GTI-Motor genommen hätte oder einen G60, dann hätte der seine Höchstgeschwindigkeit wahrscheinlich auch in dem fünften Gang erreicht. Genau in diesem Auto. Ja, aber was haben die gemacht, dass er im vierten Gang, keine Ahnung, 180 gefahren ist? Na, weil aber er da im fünften eben, dann nur noch 170. Da erreicht er eben eine Drehzahl im vierten Gang, wo die Höchstleistung anliegt. Die Höchstleistung ist nötig, um eben die Fahr- und Luftwiderstände zu überwinden. Und im im E-Gang, also im 0,85er Untersetzungsgang, erreicht er diese Drehzahl eben nicht mehr und kann daher eben auch nicht die Höchstgeschwindigkeit erreichen. Die Drehzahl, die die Höchstleistung bringt. Okay, das ist dann wieder das mit dem Diagramm. Ja, ne? Ja, okay, genau. Verstehe. So ist das. Zumindest wobei das ich, im Einzelfall auch gar nicht stimmte. Ja? Ja, also aber ein schöner Wagen, der hat den auch schnell zu Schrott gefahren. Danach hat er, dann hatten wir auch drüber schon geredet, in einer Bonusfolge, glaube ich, ein SJ, ein Suzuki SJ 410, ja, glaube ich, ist ja. Ein Samurai gekriegt. Was weit von dem Golf entfernt. Ja, aber irgendwie ja, also wenn, cooler, wenn der 90 PS Golf, wenn der gut läuft, also wenn der gut eingefahren ist und also vielleicht auch ein bisschen streut nach oben mit der Leistung, dann hat der auch im fünften seine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Hätte er. Also ich hatte ich überlege gerade, ob es noch was zum Thema Getriebe gibt. Nee, ne? Also naja, das Einzige ist, wir beerdigen die, ne? Also wie, ich habe ja vorhin gesagt, wenn Automatikgetriebe, wenn ich mir es aussuchen kann, immer ein Wandlerautomat. Ja. Und dann natürlich mit einem dicken Motor, die es ja nicht mehr gibt. Gibt es ja nicht mehr. Also die Motoren? Naja, neue Autos, wenn du jetzt nicht gerade einen 7er oder einen A8 oder so fährst. Also früher hat man, wenn man einen Wohnwagen ziehen wollte, hat man gesagt, Ford Granada. Ja, ja, ja, 2,8er Granada, ja, so, ja, genau. Ja, stimmt. Benziner natürlich. Ne? Naja, richtig. Und der zog dann auch. Mit ja. Automatik, der zog ordentlich weg. Oder Opel Commodore, ja, Opel Diplomat, ja. Nicht die Diplomaten, das waren ja, der hat ja einen. Der Diplomat, der hatte aber auch eine 5-Liter-Maschine oder sowas, ne? Gab's nee, nicht so, in einer riesen. 5,7, genau. Das ja. War der 350er, also der normale Chevy-Motor. Okay. Bei dem großen Diplomat. Ja. Gab ja auch Kapitän und Admiral, die hatten dann nur 2,6 Liter Reihensechser. Was ich ja immer noch, und ich bin ja kein Opel-Fan, haben wir ja häufiger auch schon gehabt, ich finde aber immer noch die Namensgebung der Opel-Fahrzeuge fand ich genial damals. Tja, nicht das alles war schlecht, ne? Ja, das stimmt. Naja, und dann, bloß aber das sind dann wirklich gebrauchte Autos, ne? Also ja. Heutzutage. Aber ich meine, es gibt ja immer noch Großvolumige, also diese ganzen, so, ja gut, das ist dann aber wirklich schon ab A6, ne? So 4,2 Liter oder so. Ja. Und das sind dann halt auch Turbodiesel. Ja, wobei der auch, sind wir auch wieder beim Dieselmotor, der ist dann als Zugfahrzeug, wenn man jetzt, warum auch immer, irgendwie Anhänger ziehen will, kommt man eben nicht über so einen schönen dicken SUV mit Automatik, wohlgemerkt. Ne? Denn wenn du eine Schaltung hast und einen Anhänger am Berg ziehen willst, also irgendwie stehst am Berg im Stau, ja, weiß ich nicht, okay, ja, Großglockner hoch, Alpenstraße, genau, ja, warum auch immer man da langfährt mit dem Anhänger, da ruinierst du jede Kupplung. Ja? Also, das ist einfach nicht empfehlenswert. Also wer viel schwerer Anhänger ziehen will oder überhaupt Anhänger ziehen will, nur Automatik und dann idealerweise eine Wandlerautomatik. SUV mit Anhängerkupplung und dann in der Innenstadt mit Chromfelgen und so. Ich fange jetzt nicht schon wieder an. Ich habe deinen Gesichtsausdruck durchaus zu interpretieren. Andreas Kessler, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.